Gewiss. Allahs Gebetsstätten bevölkert nur, wer an Allah und den jüngsten Tag glaubt, das Gebet verrichtet, die Abgabe entrichtet und niemanden außer Allah fürchtet. Diese aber werden vielleicht zu den Rechtgeleiteten gehören.